Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. Your word again is a lamp unto our feet and a light to our path. Dein Wort ist eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht für unseren Weg. And many people throughout history have died to give us this word. Und viele Menschen durch die Geschichte hindurch sind gestorben, damit wir dieses Wort haben können. To preserve it. Um es zu erhalten. To write it. Um es zu schreiben. To copy it. Und es zu kopieren. To smuggle it into countries. Und es in verschiedene Länder zu schmuggeln. And we have it tonight in front of us. Und wir haben es heute. Your precious word. Dein wert kostbares Wort. Bless it to our hearts, we pray. Segne es zu unseren Herzen, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we'll continue in 1 Samuel 20. Wir fahren jetzt fort in 1. Samuel 20. With the theme, the travesty of being anointed, yet unaccountable. Mit dem Thema, dieser Widerspruch. Now, travesty is a terrible thing. A what's the word? Tragödie. Yeah, tragedy is fine. Die Tragödie. Of being anointed and yet not accountable. Die Tragödie, gesalbt zu sein und doch nicht verantwortlich. Yeah. So we pick up the story again where we left off, 1 Samuel 20. Also wir fahren jetzt in der Geschichte fort, wo wir aufgehört haben, 1. Samuel 20. We have David who has told Jonathan. Wir haben David, der dem Jonathan gesagt hat. Your father wants to kill me. Dein Vater möchte mich töten. Jonathan does not believe David. Der Jonathan glaubt aber dem David nicht. Because it's very difficult for the human heart. Weil es sehr schwer für das menschliche Herz ist. To reconcile the fact that someone who is anointed. Also diese Tatsache in den Kopf zu kriegen, dass jemand, der gesalbt ist, can also be unaccountable. Nicht verantwortlich sein kann. And thus be used by the devil. Und so von dem Teufel verwendet werden kann. And here Jonathan cannot believe it. Und hier ist es eben so, dass der Jonathan das einfach nicht glauben kann. Until the spear is thrown at him. Bis dann der Speer auf ihn geworfen wird. And when the spear is thrown at you. Und wenn der Speer dann auf dich geworfen wird, then suddenly it's believable. Dann glaubst du es plötzlich. Now they set up a little kind of a sign, a Zeichen. Sie haben da so eine Art Zeichen aufgestellt. That Jonathan would go in and see his dad. Das, oder ausgemacht, dass Jonathan hineingehen würde, um seinen Vater zu sehen. Who is King Saul. Der eben König Saul war. But David's not going to come to breakfast. Aber der David würde an dem Tag nicht zum Frühstück kommen. And Jonathan's going to tell his father that David went away to see his family. Und der Jonathan würde seinem Vater sagen, dass David weggegangen ist, um seine Familie zu sehen. They're going to put King Saul to the test. Sie würden eben den König Saul testen. And they're going to see if this evil spirit will come out. Und sie werden dann eben sehen, ob dieser böse Geist herauskommt. And sure enough, und natürlich, when David wasn't there the second day, wie der David am zweiten Tag nicht da war, the evil spirit came out. Kam dieser böse Geist heraus. And King Saul cursed his son Jonathan. Und der König Saul hat seinen Sohn Jonathan verflucht. You are the son of a rebellious person, rebellious woman. Du bist der Sohn einer rebellischen Frau. Don't you know that you're giving your kingdom away? Weißt du nicht, dass du dein Königreich hergibst? And then Jonathan argued with him. Und dann hat der Jonathan mit ihm gestritten. Saul took the spear and tried to kill his own son. Und der Saul hat den Speer genommen und versucht, seinen eigenen Sohn zu töten. And then Jonathan believed it. Und dann erst hat der Jonathan das geglaubt. And David is waiting in the field. David hat am Feld gewartet. And the sign was this. Und das Zeichen war folgendes. That Jonathan would send a boy into the field. Dass Jonathan einen Buben in das Feld hinein schicken würde. He would take his bow and arrow. Und seinen Bogen und Pfeil nehmen. He would pull back. Und das eben spannen. And if the arrow went before the boy. Und wenn der Pfeil vor dem Buben landen würde. That meant everything was okay. Bedeutet, dass das alles in Ordnung that ist. It was like Jonathan said. Das ist so wahr, wie der Jonathan gesagt David, hat. David, it's not true. My father would not want to kill you. David, das stimmt nicht. Mein Vater würde dich nicht töten wollen. He would have told me. Er hätte mir das gesagt. And David said, I tell you, before the Lord, there's only a step between me and death. Und David hat gesagt, ich sage das dir vor dem Herrn. Es gibt nur einen Schritt zwischen mir und dem Tod. So Jonathan says, if it's true, und Jonathan sagt, wenn es wahr ist, I will shoot the arrow over you, over the boy. Dann werde ich den Pfeil über diesen Buben hinwegschießen. Beyond the boy. Einfach über ihn hinweg. If I hit the boy, wenn ich ihn erwische, I'll shoot another arrow. Dann schieße ich noch einen Pfeil. Now, could you imagine David is in the field about 3 days? Und könnt ihr euch vorstellen, der David verbringt jetzt 3 Tage im Feld. He's waiting for this moment. Er wartet auf diesen Moment. He is believing the best. Er glaubt das Beste. He knows what he's seen, but maybe he's wrong. Er weiß, was er gesehen hat, aber vielleicht liegt er doch falsch. Who knows? Maybe he's wrong. Wer weiß, vielleicht liegt er einfach da falsch. And the moment comes, Jonathan steps out. Und der Moment kommt und der Jonathan steigt and there hinaus. They are. Und da sind sie jetzt. David looks from the field, he's hidden. David schaut vom Feld aus und er ist versteckt. Jonathan loads the bow. Und der Jonathan ladet, also er spannt den Bogen. Sends the lad out. Und schickt den Buben hinaus. And lifts the bow. Und er hebt den Bogen. And imagine in David's heart this moment. Und stellt euch diesen Moment vor im Herzen Davids. Where is this arrow going to go? Wo wird dieser Pfeil hingehen? And waiting and waiting. Und wartet und wartet. And the bow lifts up. Und der Bogen wird hochgehoben. He pulls back the string. Er zieht die Schnur an der Schnur an. He shoots the arrow. Er schießt den Pfeil. And it climbs and climbs and climbs. Und er wird höher und höher. And it goes over the boy. Und er landet und er geht über den Buben hinaus. Could you imagine how David's heart sank? Könnt ihr euch vorstellen, wie das Herz von David einfach herabgesunken ist? You can read it in Psalm 142. Man kann das im Psalm 142 the lesen. Grief that David went through. Dieser Schmerz, den der David durchgemacht hat. What is happening to my life? Was passiert mit meinem Leben? And the arrow went beyond. Der Pfeil ist über diesen Buben hinaus geflogen. We pick it up right here, verse 37. Und da fahren wir jetzt fort im Vers 37. When the lad reached the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan called after the lad and said, is not the arrow beyond you? Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen nach und sprach, liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? He was confirming it in case maybe the arrow slipped. Er hat das bestätigt, nur für den Fall, dass der Pfeil irgendwie ausgerutscht ist. Is not the arrow beyond you? Ist nicht dieser Pfeil jenseits von dir? And Jonathan called after the lad, hurry, be quick, do not stay. Und Jonathan rief hinter dem Jungen her, schnell, eile und bleib nicht stehen. And Jonathan's lad picked up the arrow and came to his master. Und der Junge Jonathans hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. But the lad was not aware of anything. Der Junge aber wusste von nichts. Only Jonathan and David knew about the matter. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Then Jonathan gave his weapons to the lad and said to him, go, bring them to the city. Und Jonathan gab dem Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm, geh, bring sie in die Stadt. Verse 41. Vers 41. When the lad was gone, als der Junge weggegangen war, David rose from the south side and fell on his face to the ground. Stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht zur and Erde. Bowed 3 times. Und beugte sich 3 Mal nieder. And they kissed each other. Und sie küssten einander and wept together, und weinten miteinander. But David more. David aber am allermeisten. This was such a traumatic time for David. Das war so eine dramatische Zeit für den David. The arrow over the boy. Der Pfeil, der über diesen Buben hinausgeflogen ist. David, you were right. David, du hast recht gehabt. My father wants to kill you. Mein Vater möchte dich töten. Though I did not believe it. Obwohl ich es nicht geglaubt habe. Though he is anointed. Obwohl er gesalbt ist. The king. Der König. Though you are anointed to be king. Und obwohl du gesalbt bist, König zu werden. He wants to kill you. Er möchte dich töten. Now, verse 42. Vers 42. And Jonathan said to David, go in safety. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Inasmuch as we have sworn to each other in the name of the Lord, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, the Lord will be between you and me. Dafür wird der Herr zwischen mir und dir sein. And between my descendants and yours forever. Und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig. Then he rose and departed while Jonathan went to the city. Und David machte sich auf und ging weg. Jonathan aber ging zurück in die Stadt. David would now be a fugitive until the day that Saul would die. Und David war von nun an ein Flüchtling bis zu dem Tag, wo Saul sterben würde. This chapter of David's life just ended and a new one began. Dieses Kapitel vom Leben Davids hat gerade geendet und ein neues hat begonnen. For all of us who have a heart after God, für alle von uns, die ein Herz nach Gott haben, we will all come to this place someday. Wir werden alle eines Tages zu diesem Platz kommen. Many times, sehr oft, where a chapter of our life will end and a new one will begin. Wo ein Kapitel unseres Lebens aufhört und ein anderes beginnt. Where conflicts may end a chapter of our life. Wo Konflikte vielleicht ein Kapitel unseres Lebens beenden. In the family. In der Familie. On the job. In der Arbeit, in the church, in der Gemeinde, maybe a war, vielleicht ein Krieg, something happens, irgendetwas passiert, and a chapter of our life comes to an end. Und ein Kapitel unseres Lebens kommt zum Ende. And we cannot believe it. Und wir können es nicht glauben. But the arrow goes over the boy. Aber der Pfeil fliegt über diesen Buben hinaus. And our heart sinks because of the reality. Und unser Herz fällt so zusammen wegen dieser Realität. But they made a covenant. Aber sie haben ein Bündnis gemacht. And this is what I want to talk about. Und darüber möchte ich sprechen. When we face these kinds of times, wenn wir diese Art von Dingen denen gegenüberstehen, when you've been married 10 years and now you're facing divorce, wenn du 10 Jahre verheiratet warst und jetzt vor der Scheidung stehst, when you were single 25 years and now you're facing marriage, wenn du 25 Jahre Single warst und jetzt auf einmal heiraten wirst, when you've been married 35 years and your spouse dies, wenn du 35 Jahre verheiratet warst und dein Ehegatte stirbt. Or just 5 years. Oder 5 Jahre. You were a happy single person and now you're expecting children. Du warst ein glücklicher Single und jetzt auf einmal erwartest du ein Kind. Something's changing. Etwas ändert sich. The church was fine and now it's split. Die Gemeinde war in Ordnung und jetzt ist es auf einmal zerspalten. The church was split and now it's fine. Die Gemeinde war zerspalten und jetzt ist es okay. A new chapter is opening, good or bad. Ein neues Kapitel beginnt, ob das gut oder schlecht ist. We have to have in our heart to get through these times. Wir müssen das in unseren Herzen haben, dass wir durch diese Zeiten kommen. A covenant between every single one of us. Ein Bündnis zwischen jedem einzelnen von uns. That the Lord is between me and you. Dass der Herr zwischen dir und mir ist. Between the church and the pastor. Zwischen der Gemeinde und dem Pastor. Between the pastor and his wife. Zwischen dem Pastor und seiner Frau. Between the pastor and his secretary. Zwischen dem Pastor und seiner Sekretärin. Between the singer and the pianist. Zwischen dem Sänger und dem Pianisten. Between the administrator and whoever. Zwischen dem Administrator und wen auch immer. Between every single one of us must be the Lord. Zwischen jedem einzelnen von uns muss der Herr sein. And if there's anything else that's substituting besides the Lord, und wenn da irgendetwas anderes ist, was den Herrn ersetzen soll, time will prove it. Dann wird das die Zeit prüfen. And I will be in trouble. Und ich werde in Schwierigkeiten sein. I want to give you a principle to think about. Und ich möchte euch ein Prinzip geben, über das ihr nachdenken as könnt. As to what it means to have the Lord between me and you. Zu dem, was es bedeutet, den Herrn zwischen dir und mir zu haben. In John chapter 1, in Johannes 1, verse 17, Vers 17, the law came by Moses. Das Gesetz kam durch Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit kam von Jesus Christus. If we're going to have the Lord between us, wenn wir den Herrn zwischen uns haben sollen, if we're going to go through transitions, wenn wir durch so Übergänge gehen, if the arrow is going to fly over the boy, wenn dieser Pfeil über den Buben hinwegfliegt, so that I find myself laying on the ground with my face to the ground. Wo ich mich dann selbst finde, mit am Boden liegend, mit meinem Gesicht am Boden. Thinking these circumstances are unbelievable. Und mir denke, diese Umstände sind unglaublich. I could never have foreseen this. Ich hätte das niemals voraussehen können. I foresaw a totally different future. Ich habe eine total andere Zukunft vorausgesehen. I thought my wife and I, someone will say, would have been married for years. Jemand sagt vielleicht, ich habe gedacht, dass meine Frau und ich jahrelang verheiratet sein werden. After 3 years we're divorced. Und jetzt nach 3 Jahren sind wir geschieden. I thought we'd be married for years and my husband died in a car accident. Ich habe gedacht, wir werden jahrelang verheiratet sein und mein Mann ist in einem Autounfall gestorben. Or something else. Oder irgendetwas anderes. If we're going to pass through these transitions. Wenn wir durch diese Änderungen gehen sollen. Where the devil likes to come in and project fear. Wo der Teufel gerne reinkommt und Angst projiziert and project his lies und seine Lügen projiziert and use people to spread negativity. Und Leute verwendet, um Negativität auszuteilen. If the Lord is not between us, wenn der Herr nicht zwischen uns ist, we won't stand. Dann werden wir nicht stehen. You won't stand. Wir werden nicht stehen bleiben. And what it means to have the Lord between us, und was es bedeutet, den Herrn zwischen uns zu is haben, that grace and truth are between us. Bedeutet, dass Gnade und Wahrheit zwischen uns sind. If we only have grace between us, wenn wir nur Gnade zwischen uns haben, it doesn't work. Dann funktioniert es nicht. If we only have truth between us, wenn wir nur Wahrheit zwischen uns haben, it doesn't work. Dann funktioniert es auch nicht. Only grace between us will lead to lawlessness. Nur Gnade zwischen uns wird zur Gesetzlosigkeit führen. Only grace between us will lead to unaccountability. Nur Gnade zwischen uns wird zu einer Unverantwortlichkeit führen. There has to be grace and truth between us. Es muss einfach Gnade und Wahrheit zwischen uns now, sein. If you flip over to Matthew chapter 15, wenn ihr Matthäus 15 aufschlagt, I want to show you something. Ich möchte euch etwas zeigen about truth. Über Wahrheit. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther 15:10. The apostle said, I am what I am by the grace of God. Sagt der Apostel, ich bin was ich bin durch die Gnade Gottes. We have to have grace between us. Wir müssen Gnade zwischen uns haben. You are a sinner, I am a sinner. Du bist ein Sünder und ich bin ein Sünder. You are nothing outside the grace of God and neither am I. Du bist nichts außerhalb der Gnade Gottes und so bin's ich auch nicht. John 15:5, without the Lord we can do nothing. Johannes 15:5, ohne dem Herrn können wir nichts tun. Jesus said, without me you can do nothing. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. 1 Corinthians chapter 4. 1. Korinther 4. Starting with verse 3. Beginnend mit Vers 3. And then in verse 7. Und dann in Vers 7. The apostle Paul said, what do you have, Corinthians, that you have not received? Sagt der Apostel Paulus, was habt ihr Korinther, das ihr nicht empfangen habt? Then why do you act as though you didn't receive it? Warum tut ihr dann so, als hättet ihr das nicht empfangen? Grace humbles us. Gnade demütigt uns. If the Lord doesn't work in us, wenn der Herr nicht in uns arbeitet, in Philippians 2:13, in Philipper 2:13, both to will and to do of his good pleasure, beides zu wollen und zu tun von seinem, was ihm Vergnügen bereitet, I'm finished. Dann bin ich fertig. If my obedience, wenn mein Gehorsam doesn't come from him through faith, nicht von ihm kommt durch Glauben, I can't keep anything in the Bible. Dann kann ich nichts in der Bibel behalten. Any commandments in the Bible are speaking to Christ in me. Alle Gebote in der Bibel sprechen zu Christus in mir. So Galatians 2:20. Galater 2:20. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Es lebe nicht mehr ich, sondern Christus, der in mir lebt. This is the grace of God that is between us. Das ist die Gnade Gottes, die zwischen uns ist. I'm not going to expect anything from you that doesn't come from Christ. Ich erwarte nichts von dir, was nicht von Christus kommt. I'm not going to put you on a trip. Ich werde dich nicht unter Druck setzen. I'm not going to put you under the law. Ich werde dich nicht unter das Gesetz stellen. You are who you are by the grace of God. Du bist, wer du bist, durch die Gnade Gottes. I am who I am by the grace of God. Und ich bin, wer ich bin durch die Gnade Gottes. And he who has no sin cast the first stone. Und der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. But if that's all we have, aber wenn das alles ist, was wir haben, then there's no accountability. Dann gibt's keine Verantwortlichkeit. Matthew chapter 15. Matthäus 15. Starting with verse 1. beginnend mit Vers 1. Then some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem saying, dann kamen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? For they do not wash their hands when they eat bread. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Some of our teenagers don't. Teenage guys don't wash their hands when they eat bread. Einige, right? Von unseren jugendlichen Burschen tun das nicht, wenn sie essen. Now they can feel good. Jetzt können sie sich gut fühlen. Okay, verse 3. Vers 3. And he answered and said to them, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition? Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Every church will gather tradition. Jede Gemeinde wird sich Traditionen angewöhnen. That's what we believe. Some tradition will form. Was wir glauben, und daraus werden sich Traditionen formen. Like fat on a body, it just kind of accumulates. Wie fat on a body. So, like, also wie Fett am Körper, das sich einfach ansammelt. Verse 4. Vers 4. For God said, honor your father and your mother. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. And he who speaks evil of father and mother, let him be put to death. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. But you say, whoever shall say to his father and mother, anything of mine you might have been helped by, has been given to God. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Do you know what they were saying? Wisst ihr, was die sagen? They're saying, we know that you have to help your father and mother. Sie sagen, wir wissen, dass du deinem Vater und deiner Mutter helfen in sollst. Their old age. In ihrem Alter. But if you put the money in the spender, aber wenn du das Geld in die Spende gibst, God will take care of your mother and your father. Dann wird sich Gott auch um deine Eltern kümmern. Oh, really? Ah, wirklich? The Lord said, really? Und der Herr hat gesagt, wirklich? Oh, that's a great way to get money in the spender. Also es ist eine super Art, wie man Geld in die Spende reinkriegt. Don't worry about your mother and your father. Macht euch keine Sorgen über eure Eltern. And the Lord said, you transgress the commandment of God. Und der Herr sagt, ihr übertretet die Gebote Gottes. Verse 6. Vers 6. For he is not to honor his father or mother. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. And watch this. Und jetzt schaut euch das and an. And thus you invalidate the word of God for the sake of your tradition. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. This is a crime. Und das ist ein Verbrechen. This is a travesty. Das ist eine Tragödie. When church tradition overrules what God says. Wenn die Tradition einer Gemeinde das übertrifft oder stärker ist als das, was Gott sagt. It neutralizes. Es neutralisiert das. Invalidates the word of God. Es macht es ungültig, das Wort Gottes. Verse 7. Vers 7. You hypocrites. Ihr Heuchler. Rightly did Isaiah prophesy of you saying. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt. Now watch how severe these words are. Und schaut euch an, wie stark diese Worte sind. The people honor me with their lips. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. But their heart is far away from me. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Watch how powerful verse 9 is. Und schaut euch an, wie kräftig der Vers 9 ist. But in vain do they worship me. Vergeblich aber verehren sie mich. Teaching as doctrines the precepts of men. Indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Wow. Wahnsinn. Wow. That is amazing. Das ist unglaublich. That is amazingly sobering. Das ist sehr ernüchternd. To have the Lord between us. Den Herrn zwischen uns zu haben. We have grace and truth between us. Wir haben Gnade und Wahrheit zwischen uns. We don't have grace and the tradition of men between us. Wir haben jetzt nicht Gnade und dann die Traditionen der Menschen zwischen we uns. We don't have grace and what the preacher said between us. Wir haben nicht Gnade und das, was der Prediger sagt, zwischen uns. We have grace and truth between us. Sondern wir haben Gnade und Wahrheit zwischen uns. We don't have grace and the preacher's interpretation between us. Wir haben nicht Gnade und die Interpretation des Predigers zwischen uns. We have grace and truth between us. Sondern wir haben Gnade und Wahrheit zwischen uns. What this word states to be true. Was dieses Wort sagt, das wahr ist. And if the preacher is not preaching the truth, und wenn der Prediger nicht die Wahrheit predigt, then Jesus Christ is not between us. Dann ist Jesus Christus nicht zwischen uns. And if he's preaching the truth, und wenn er die Wahrheit predigt, but it's not in grace, aber es ist nicht in Gnade. Acts chapter 20 and verse 32, Apostelgeschichte 20, Vers 32. The word of his grace, das Wort seiner Gnade, in Hebrews 13, auch wie in Hebräer 13, that our hearts are established in grace, dass unsere Herzen aufgerichtet sind in der Gnade, then Christ is not between us. Dann ist Christus nicht zwischen uns. And this is the challenge. Und das ist die Herausforderung. I remember a situation years ago. Ich kann mich an eine Situation erinnern vor vielen Jahren. I remember being in a very difficult situation with the Bible group I was with. Und ich kann mich erinnern, dass ich in einer sehr schwierigen Situation war mit der Bibelgruppe, mit der ich war. And I was praying. Und ich habe gebetet. And on that day I was driving a delivery van. Und an diesem Tag habe ich diesen Lastwagen gefahren. And I pulled into a Christian bookstore. Und ich bin dann dazu gefahren zu einem christlichen Büchergeschäft. And I was so troubled that morning. Und ich war so durcheinander, oder ja, es war so schwierig für mich an diesem Morgen. And I was going through the aisles, und ich bin da durch diese Gänge gegangen. And suddenly, who did I see? Und plötzlich, wen habe ich gesehen? Bill Hetrick. Bill Hetrick. In the bookstore. Im Buchgeschäft. I turned away from him. Ich habe mich von ihm abgewandt. Went in the other aisle. Und bin dann in den anderen Gang gegangen. And I prayed. Und ich habe gebetet. Jesus, is he here for you to use? Ist er hier, damit du ihn verwenden kannst, to speak to me, um zu mir zu sprechen? Then let him know I'm here. Dann lass ihn wissen, dass ich hier bin. And as soon as I prayed that, und sobald ich das gebetet habe, hear, hey Bobby, höre ich schon, hey Bobby, what are you doing here? Was machst du hier? As soon as he said that, sobald er das gesagt hat, I began to weep. Habe ich angefangen zu weinen. He said, Bobby, come here, sit down. Und er sagt, Bobby, komm her und setz dich hin. You okay? Ist alles okay? And I wept, and I wept, geweint, and I wept. Und geweint und geweint. I was in turmoil. Ich war wirklich in großen Schwierigkeiten. The arrow had gone over the boy. Der Pfeil ist über den Buben hinausgeflogen. A chapter of my life was now ending. Ein Kapitel meines Lebens hat geendet. There was confusion. Es war Verwirrung. Some people were saying this, some people were saying that. Manche Leute haben das gesagt, manche das. I didn't know what to believe. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich glauben soll. And I said, Bill, what do I do here? Und ich habe gesagt, Bill, was soll ich denn hier machen? Where do I go? What do I think? Wo soll ich hingehen? Was soll ich glauben? And he said this. Und er sagt Folgendes. He said, Bobby. Er sagt, Bobby. You stay with the Word of God. Bleib einfach beim Wort Gottes. You stay with your Bible. Du bleibst einfach bei deiner Bibel. You get in your Bible and let God speak to you. Du nimm einfach deine Bibel und lass Gott zu dir sprechen. That's exactly what I'm saying today. Und das ist genau das, was ich heute sage. And that's 26 years later. Und das ist jetzt nach 26 Jahren. If the Lord is between us, wenn der Herr zwischen uns ist, it's gotta be grace and truth. Dann muss es Gnade und Wahrheit sein. Can't just be grace, es kann nicht nur Gnade sein, because then we'll have lawlessness. Weil wir dann Gesetzlosigkeit haben. No accountability. Keine Verantwortlichkeit. It can't just be truth, und es kann auch nicht nur Wahrheit sein. Because then we'll have legalism. Weil wir dann Gesetzlichkeit haben. It's got to be two tracks for the train. Es müssen zwei Schienen da sein für den Zug. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. And this is my authority. Und das ist meine Autorität. This is what we live by. Und davon leben wir. And Jesus Christ is personal to each one of us. Und Jesus Christus ist persönlich für jeden einzelnen von uns. And speaks to all of us. Und spricht zu allen von uns. Let the Lord be between us, David said, or Jonathan said. Lass den Herrn zwischen uns sein, hat da Jonathan gesagt. From my descendants to your descendants. Von meinen Nachkommen zu deinen Nachkommen. And David kept him to that promise. Und David held to that promise. Hat dieses Versprechen gehalten. Because years later, weil Jahre später, when David is king, wie der David schon König and war, Jonathan is long gone, und der Jonathan schon lange nicht mehr da ist, and Saul is dead, Und der Saul ist auch Jonathan tot. Is dead. Jonathan ist tot. David will remember those words. Würde der David diese Worte sich daran erinnern und fragen? Is there anyone left of the house of Saul? Ist da irgendjemand übrig vom Hause Sauls? That I can bless for Jonathan's sake. Den ich um Jonathan willen segnen kann. Let the Lord be between us. Lass den Herrn zwischen uns sein. And we will always prosper. Und wir werden immer uns wird es immer gut gehen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you today. Wir danken dir heute. We will go through many situations in our life. Wir werden viele Situationen in unserem Leben durchmachen. Many transitions. Viele Veränderungen. The arrow will be shot over the boy. Der Pfeil wird über diesen Buben hinausgeworfen indicating werden. Indicating that our life is changing. Und anzeigen, dass unser Leben sich verändert. A new chapter in our life is opening. Ein neues Kapitel beginnt in unserem Leben. And we thank you that you are always with us. Und wir danken dir, dass du immer mit uns bist. Whatever we do, was auch immer wir tun, wherever we go, wo auch immer wir hingehen, let the Lord be between us and lass den Herrn zwischen uns sein. And whoever we're with. Und wer auch immer, mit wem auch immer wir zusammen sind. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir. Thank you for the Bible. Danke für die Bibel. Thank you for your love for us. Danke für deine Liebe für uns. Thank you for always being there. Danke, dass du immer da bist für uns. In my life for so many years now. In meinem Leben für schon so viele Jahre. Since kindergarten, Lord. Seit dem Kindergarten. You've always been so faithful. Du warst immer so treu. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. Thank you for friends. Danke für Freunde. Thank you for true friends. Danke für wahre Freunde. Where grace and truth reigns. Wo Gnade und Wahrheit regiert. Father, we love you tonight. Vater, wir lieben dich heute. We thank you. We're thankful for the freedom that we have. Wir sind dankbar für die Freiheit, die wir haben. In Jesus. In Jesus. And we thank you for this. Und wir danken dir dafür. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.